fallen, ich kämpfe für dich. Sonst werde ich dir alles geben. Wenn der Feind auch lacht, wird er den Erden und Menschen gemacht. Zu stauben, dass sie werden er verwirren. Deutschland benehmen, Deutschland benehmen, Deutschland benehmen, der Deutschland steht auf. Deutschland benehmen, Deutschland benehmen, Deutschland benehmen, der Deutschland steht auf. Wir sind im Kämpfen, werden wir uns stellen. Ist der Kampf auch hart, weise niemand vor. Für deine Befreiung keine Verzeihung. Ja, sie werden, da geht er nicht in Wort. Deutschland benehmen, Deutschland benehmen, Deutschland benehmen, der Deutschland steht auf. Deutschland benehmen, Deutschland benehmen, Deutschland benehmen, der Deutschland steht auf. Die Kämpfe für dich, Deutschland würde ich gerne alles geben. Wenn der Feind auch lacht, wenn er den Erd und Wäsche macht, zu stauben, dass sie werden er verwirren. Deutschland benehmen, Deutschland benehmen, Deutschland benehmen, der Deutschland steht auf. Deutschland benehmen, Deutschland benehmen, Deutschland benehmen, der Deutschland steht auf. Deutschland benehmen, Deutschland benehmen, Deutschland benehmen, der Deutschland steht auf. Deutschland benehmen, Deutschland benehmen, Deutschland benehmen, der Deutschland steht auf.